Es war eine Ehe auf Zeit. Die Politrebellin Gabriele Pauli und die Freien Wähler. Vor knapp einem Jahr war die Ex-CSU-Rebellin der Wählervereinigung beigetreten. Sie führte die Gruppierung in die Landtagswahl und als Spitzenkandidatin in die Europawahl, verfehlte aber klar ein Mandat im Europäischen Parlament. Frau Pauli will nun allerdings weitermachen und im September mit einer eigenen Partei zur Bundestagswahl antreten, was die Spitze der Freien Wähler strikt ablehnt. Der bayerische Landesvorsitzende Hubert Aiwanger sprach von einem Alleingang Paulis, den die Freien Wähler nicht gewillt sind zu akzeptieren. Deshalb geht man künftig getrennte Wege. Gabriele Pauli ist aus der Fraktion der Freien Wähler ausgeschlossen. Wir hatten 20 abgegebene Stimmen, davon 17 Mal für Ausschluss. Sie ist damit aus der Fraktion raus, verliert damit ihren Ausschusssitz. Nur ihr Landtagsmandat wird sie behalten. Finanziell abgesichert ist sie also. Gabriele Pauli zeigte sich nach ihrem Rauswurf dann auch gelassen. Es sind halt unterschiedliche Wege, die sich jetzt hier aufzeigen. Und das ist ja auch zu akzeptieren. Also sich gegenseitig nicht zu behindern bei dem, was man für richtig empfindet. Ich glaube, das ist wichtig und so gehen wir auch jetzt dann auseinander. Der Wählervereinigung hat Frau Pauli zur bundesweiten Aufmerksamkeit verholfen, doch hinter den Kulissen gab es immer wieder Krach. Denn ihr offensichtliches Bemühen, vor allem ihren eigenen medialen Marktwert zu steigern, sorgte fraktionsintern für heftige Kritik. Aiwanger war dann auch eine gewisse Erleichterung anzumerken. Wenn sie eben hier noch Fraktionsmitglied gewesen wäre, dann wäre es den Wählern auch nicht vermittelbar, was ist Pauli, was ist Freie Wähler. Jetzt ist das getrennt. Und damit müssen wir das nicht mehr rechtfertigen, was sie an Parteiprogramm verkündet. Einen Namen für ihre neue Partei hat Gabriele Pauli noch nicht. Die Gründung aber soll bereits in den kommenden Tagen stattfinden. Und weil sie im Landtag keine Ausschussarbeit mehr erledigen muss, hat sie, eigenen Angaben nach, nun Zeit, ihre Leitthesen, etwa ihre umstrittene Ehe auf Zeit, niederzuschreiben. Wer zur Gründungsversammlung ihrer Partei kommen wird, steht in den Sternen. Aber Gabriele Pauli ist wie immer überzeugt von dem, was sie tut. Ich stelle mir immer gar nichts für die Zukunft vor, sondern ich weiß, dass was ich jetzt tue, richtig ist. Es geht nicht darum, eine Rolle in der Öffentlichkeit zu spielen, sondern die Bürger, die im Moment wirklich nach neuen Wegen suchen, weil sie sich an Wahlen nicht mehr beteiligen wollen in dieser Form, dass man mit denen in Dialog kommt und überlegt, was können wir in unserem politischen System ändern. Die 51-Jährige glaubt an ihren Erfolg, zumal sie weiß, die Medien zu bedienen und Schlagzeilen zu produzieren. Von Gabriele Pauli wird man sicher wieder hören.